Die Musiker von Lem Chaheb waren sehr in der arabischen Kultur verwurzelt. Zu sehr, um die Songs von Sahara Electric auf einer Welttournee spielen zu können, ohne einen Kulturschock zu bekommen. Also verpflichteten die Dissidenten die maghrebinischen Musiker Hamid Baroudi und El Hussein Kili. Die Dissidenten wurden zu einer weltweit bestaunten Attraktion. Aber der Erfolg brachte neben Geld auch Spannungen. Die Araber fühlten sich von den deutschen Pionieren der multiethnischen Verständigungsmusik diskriminiert. Noch heute beklagt sich El Hussein Kili darüber, dass er von den Dissidenten hartnäckig als Zusatzmusiker bezeichnet wurde, obwohl er die Band jahrelang als Musiker, Sänger, Texter, Arrangeur und Komponist begleitet habe. Das hatten wir nicht akzeptiert, weil wir waren auch sehr, sehr, sehr wichtig in dieser Band, weil ohne uns gab diese Band, also kann die auch Musik spielen, jeder kann Musik spielen, aber Gesang waren wir es, weil waren marokkanische Gesangs und Show waren wir es. Ohne uns, ich glaube, die Dissidenten werden nicht so einen großen Erfolg bekommen. Natürlich gab es Spannungen, weil für die war das halt einfach, die kamen plötzlich nach Europa und da stehen in Spanien 250.000 Leute stehen da vor der Bühne. Also unvorstellbar, auch für mich heute im Nachhinein unvorstellbar. So ein großes Publikum hat man in Deutschland nie. Aber so viele Leute, weil wir den riesen Hit da hatten, stehen vor der Bühne und da wird der von 0 auf 100.000 katapultiert und es war einfach schwierig für die zu verarbeiten. Ne? Man musste ihnen dann schon manchmal um des Projektes willen auch klar machen, Kinder, das läuft so und das Projekt sieht so und so aus. Ne? Nicht, dass man ihnen das unter die Nase gerieben hätte, aber es ist einfach ein Fakt. Die haben ja nicht komponiert, sondern interpretiert. Und das war für sie, glaube ich, im Nachhinein ein bisschen schwer nachzuvollziehen, weil ihnen wurde ja zugejubelt und ist ja alles toll. Und warum sollte das jetzt ein Dissidentenprojekt sein? Also wir drei, die das praktisch gemacht haben. Das haben sie dann aber im Nachhinein schon geschnallt, weil wir ja zeitgleich auch immer unsere anderen Projekte gemacht haben. Also mit indianischer Musik in Kanada oder mit unser arabisches, indisches Projekt. Die sind ja nie gestorben, auch heute noch nicht. Wir können die ja jederzeit ins Leben rufen und sagen, okay, jetzt machen wir mal eine Tour mit dem oder dem und stellen mal die Musik vor. Was ich auch toll finde, ist, dass beide so einen Lernprozess durchgemacht haben, dass sie hier auf eigenen Beinen stehen. Ne, weil Hamid und also Hussein ist jetzt gerade in europäischen Charts und Hamid ist ja auch relativ bekannt geworden. Ne? Das finde ich toll. Also das ist ganz in unserem Sinne. Ähnlich wie das Karnataka College of Percussion, die mittlerweile selbstständig weltweit unterwegs sind und da haben wir die auch immer unterstützt. Ne?